Hitlers Schatzkammer. Ich freute mich, als mein Dienstplan bald danach endlich mal wieder einige Tage Aufenthalt in Berlin vorsah. In meiner Karlshorster Privatwohnung hängen mittlerweile zwei Gemälde, die eigentlich Hitler gehörten. Sie waren eine Leihgabe aus der Schatzkammer. Nachdem Gerda und ich nach der Hochzeit umgezogen waren, hatte ich nämlich gegenüber Albert Bormann bemerkt, die neue Wohnung sei sehr schön. Allerdings störten mich die noch nackten, weißen Wände. »Na, dann suchen Sie sich doch was Schönes aus«, hatte Bormann erwidert und mich schnurstracks in die sogenannte Schatzkammer der alten Reichskanzlei geführt. Hier bewahrte man alle möglichen wertvollen Dinge auf, insbesondere Gastgeschenke an Hitler. Zwischen den vielen herrlichen und scheußlichen Kostbarkeiten befand sich auch ein handschriftliches Schreiben von Wilhelm Prinz von Preußen, dem Sohn des 1941 verstorbenen ehemaligen deutschen Kaisers Wilhelm II. Sinngemäß stand da im schönsten Sütterlin zu lesen, dass er den Reichskanzler vom Tod seines Vaters unterrichte und bekannt gebe, dass nunmehr er das Oberhaupt der Hohenzollern sei. Der Reichskanzler könne versichert sein, dass das Haus Hohenzollern unter seiner Führung weiterhin zur Regierung stehen werde. Mir fiel auf, dass das Schreiben ausdrücklich an den Herrn Reichskanzler gerichtet war, nirgends war vom Führer die Rede, auch das Heil Hitler fehlte. Wahrscheinlich hatte man das Papier deshalb in der Schatzkammer verschwinden lassen, anstatt es irgendwo ordnungsgemäß abzuheften. Nun, Albert Bormann regte tatsächlich an, ich möge mir zwei Gemälde aussuchen, mit denen ich leihweise mein Heim schmücken könne. Ich wählte ein großes und ein kleineres Bild. Auf dem großen sah man eine aufgewühlte See mit hochschlagenden Wellen, das andere zeigte drei springende Pferde, soll ein sehr wertvolles Bild von einem berühmten Maler gewesen sein, dessen Namen ich leider vergessen habe, irgendein Professor war es jedenfalls. Albert Bormann schärfte mir noch ein, dass ich die Gemälde sofort wieder herbringen müsse, wenn es gewünscht werde. Er vertraute mir, das merkte ich auch an anderen Dingen, so zeigte er mir eines Tages sogar einige Vorgänge, die er in der Privatkanzlei Hitlers gerade bearbeitete, etwa einen Unterhaltsfall, in dem es um Alimente für drei Kinder von einem Soldaten ging, der während eines einzigen Aufenthalts in einem Privatquartier in Westfalen gleich drei Frauen, nämlich Mutter, Tochter und die Tante, geschwängert hatte. Albert Bormann wusste, dass er sich auf mein Stillschweigen verlassen konnte. Auch mein Kommandochef und Hitlers Chefadjutant Schaub schätzten meine Zuverlässigkeit. So bin ich einmal als Kurier mit einem Koffer, den ich vom Postcheckamt abholen sollte, ganz allein durch Berlin gefahren. Schaub lachte über mein erschrockenes Gesicht, als er mir den Inhalt mitteilte, 100.000 Reichsmark, eine für die damalige Zeit ganz enorme Summe. Die beiden Bilder aus der Schatzkammer zierten also fortan unser Wohnzimmer. Hitler bekam sie nicht mehr zurück. Als meine Frau gegen Kriegsende wieder zu ihren Eltern nach Rudow zog, ließ sie sie in unserer Wohnung in Karlshorst. Entweder haben sich die Nachbarn irgendwann ihrer bemächtigt, oder die Russen. Die Gemälde waren nicht die einzigen Stücke aus der Reichskanzlei, die sich in meiner Wohnung befanden. Auch eine Deckenlampe aus dem Bauernstübchen, dem Aufenthaltsraum in der Reichskanzlei, baumelte und baumelt noch heute über dem heimischen Küchentisch. Als ich eines Tages den Haustechniker Johannes Henschel beim Abschrauben der Leuchte beobachtete, fragte ich ihn, was er damit machen wolle. »Wegschmeißen«, hat er achselzuckend geantwortet. Da sie noch funktionierte und äußerlich auch noch einwandfrei war, nahm ich sie an mich. Eine weitere Lampe aus Hitlers Empfangszimmer, die mir sehr gut gefiel, ließ ich mir von dem Lieferanten aus Berlin-Neukölln nachbauen.